Başka bir şey soracağım sadece. Ben Syntax Sister ist mein Name. Ich würde gerne das aufnehmen gesprechen mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, würde ich gerne am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Ja, hallo, ich heiße Andrea Benzema. Andrea? Ja, ist mein Vorname. Und mein Nachname ist Benzema, wie man es ausspricht. Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, B-E-N-S-E-M-E Richard. Benzema, okay. Wann sind Sie genau geboren, Frau Benzema? 1. Juni 61. 1. Juni 61. Wie alt sind Sie? Ich bin 61 geboren. Wie alt bin ich? 51? Nein. 61? Ja. Ich weiß nicht. 61, glaube ich. 61, ja. Okay. Wie groß sind Sie, Frau Benzema? Ich bin 1,70 Meter groß und 81 Kilogramm schwer. 81 Kilogramm schwer. So, Frau Benzema, was für Sie und was kann ich für Sie tun? Ich habe Luftnot. Seit wann haben Sie Luftnot? Ich habe Luftnot schon 14 Tage. Schon 14 Tage. Okay. Haben Ihre Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Ich habe keine Schmerzen, ich habe nur Luftnot. Luftnot. Ja, eigentlich fing das auf einmal an vor 14 Tagen. Plötzlich? Ja. Aha. Ist Ihr Atemnot dauerhaft da, oder? Ist es die ganze Zeit jetzt schlecht, ja. Ist es im Laufe der Zeit schlechter geworden? Nein, nicht ist schlechter geworden. Gleich. So wie vor 14 Tagen. Seit 14 Tagen. Gibt es eine bestimmte Auslöser für Ihren Atemnot? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel nach der körperlichen Belastung oder nach dem einen bestimmten Essen, Mahlzeit. Sie meinen, ob das belastungsabhängig ist oder ob das mahlzeitenabhängig ist? Ja. Ich meine, oder ob das lageabhängig ist oder ob es bewegungsabhängig ist. So kann man das sagen. Ne? Man kann immer sagen, abhängig. Man kann fragen, sind Ihre Beschwerden mahlzeitenabhängig oder belastungsabhängig oder bewegungsabhängig? Ne? So. Nein. Sind sie nicht. Aber ich bin natürlich, weil ich diese Luftnot habe, kann ich nicht mehr so gut Treppen steigen. Gut Treppen steigen. Haben Sie auch früher ähnliche Beschwerden? Nein, habe ich nicht gehabt. Ich fahre sogar Fahrrad. Können Sie immer noch Fahrrad fahren? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wie viele Stufen können Sie früher steigen? Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit einem Stockwerk. Und das habe ich normalerweise ganz normal hoch und runter geschafft. Aber jetzt geht das nicht mehr. Okay, müssen Sie eine Pause machen? Ja, jetzt geht's nicht mehr so gut. Ich mache immer zwei Stufen, so. Okay. Ich mache ständig Pause. Aha. Haben Sie auch Husten? Ja, so ein Reiz, ja, es reizt so. So ein Reizhusten habe ich, ja. Es ist trocken. Aber das ist jetzt, vor 14 Tagen habe ich noch keinen Husten gehabt. Das ist jetzt in den letzten 3 Tagen habe ich immer mehr Husten gekriegt, ja. Mhm. Haben Sie auch Auspuff? Jetzt ein bisschen. Mhm. Wie ist Ihr Auswurf? Ich meine, ist es schleimig oder wie ist die Farbe? Also Auswurf ist immer schleimig, ne? Mhm. Okay. Ja. Wie ist der Schleim? Wie ist der Schleim? Wie ist die Farbe oder was für eine Farbe? Grün oder gelb, ne? So. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es etwas gelblich ist jetzt. Es ist gelblich. Mhm. Wann treten, ja, Sie haben gesagt, dass es ist, es bleibt, Ihre Beschwerden dauerhaft, aber ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie eher in der Nacht mehr Beschwerden haben? Nein. Nein, ich hab immer Luftnot seit 14 Tagen. Das ist ein bisschen mehr geworden. Ich habe jetzt auch ein bisschen Husten. Und wenn ich nachts liege, kann ich natürlich, weil ich Luftnot habe, nicht mehr so gut schlafen. Können Sie flach liegen? Nein. Jetzt Sie nicht mehr. Vorher schon. Vor 14 Tagen habe ich ganz normal geschlafen. Jetzt nicht mehr. Okay. Müssen Sie mit dann vielen Kissen? Jetzt ja. Mhm. 2, 3 Kissen, wie viele Kissen müssen Sie benutzen? So viele Kissen habe ich gar nicht zu Hause. Ich versuche einfach nur, noch ein Kissen zu nehmen, damit ich etwas höher liegen kann. Mhm. Müssen Sie wegen Ihren Luftnot in der Nacht aufwachen? Ich kann ja gar nicht richtig schlafen. Mhm. Mhm. Ich schlafe ja gar nicht richtig. Wegen Ihren Atemnot. Genau. Mhm. Haben Sie dicke Beine? Ja, Frau Doktor, das ist mir aufgefallen. Das rechte Bein ist dick geworden. Rechte Bein ist dick geworden, okay. Mhm. Gibt es auch Farbeveränderung in Ihrem rechten Bein? Das ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Ist Ihr rechtes Bein geschwollen? Was meinen Sie denn mit Farbveränderung? Gerötet, geschwollen. Geschwollen ist es ja, habe ich ja gesagt. Das ist dicker, das rechte Bein. Mhm. Aber gerötet ist es nicht. Gerötet nicht. Oder glänzend geworden. Mhm. Mhm. Okay. Haben Sie Schmerzen an Ihrem rechten Bein beim Drücken? Wenn ich auftrete, ja. Mhm. Wenn ich gehe, tut das weh. Mhm. An Ihren Fußsohlen haben Sie Schmerzen? Nein, in der Wade. In der Wade, okay. Mhm. Haben Sie in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Nein. Mhm. Gleich. Hat sich nicht viel verändert. Mhm. Frau Benzemar, haben Sie Fieber? Nein. Nein, kein Fieber. Nein. Fühlen Sie sich fiebrig? Nein. Aha. Aha, okay. Nein, tue ich nicht. Wie ist Ihr Appetit? Wissen Sie, wenn man Luftnot hat, kann man nicht gut essen. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Aber vor 14 Tagen war mein Appetit noch gut. Okay. Sie haben mir gesagt, dass wegen Ihrer Beschwerden Sie nicht gut schlafen können. Haben Sie auch Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen? Nein. Okay. Habe ich nicht. Leiden Sie unter Verstopfung oder Durchfall? Nein. Auch nicht. Gut. Ist es Ihnen aufgefallen, dass die Farbe Ihres Urins oder Ihr Stuss verändert hat? Ich habe ganz normalen Urin und ganz normalen braunen Stuhlgang. Okay, gut. Frau Benzema, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Was meinen Sie mit chronischen Erkrankungen? Wie ist Zuckerkrankheit, Bluthochdruck? Bluthochdruck, ja. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Das habe ich schon so 10 Jahre. Schon 10 Jahre. Mhm. Nehmen Sie Medikamente dagegen? Ist das schon Medikamente eingestellt? Ja. Ich nehme Candesatan 16 zweimal, nee, Candesatan 16 abends ein. Dann nehme ich Bisoprolol 2,5 Milligramm morgens und abends ein. Und Amlodipin 5 Milligramm morgens. Ansonsten sind Sie gesund? Haben Sie noch weitere Erkrankungen? Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Ja, momentan ja. Aber wurde es bei Ihnen andere Krankheiten festgestellt? Nein. Sind Sie schon einmal bei einem Kardiologen gewesen? Nein. Warum? Wurden die alle diese Medikamente von Ihrem Hausarzt aufgeschrieben? Ja. Nein. Okay. Ja, die Medikamente sind alle von meinem Hausarzt. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Vom Hausarzt, Entschuldigung, nicht vom Hausarzt aufgeschrieben, sondern vom Hausarzt verschrieben. Verschrieben. Aufschreiben ist nur auf Papier schreiben. Verschreiben ist Rezept, ne? Verschreiben, okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nein. Sind Sie schon einmal stationär behandelt worden? Nein, eigentlich bin ich wirklich gesund gewesen bis jetzt. Okay, gut. Wie sieht es aus mit Ihrem Blutdruck? Ist das in Ordnung? Ja, eigentlich schon. Also nachdem ich diese Medikamente jetzt habe, ist mein Blutdruck eigentlich ganz in Ordnung. Ich messe meinen Blutdruck 3-mal am Tag und schreibe es auch auf. Der höchste Wert ist 145. Ja, sehr gut. Okay. Frau Benzema, sind bei Ihnen Allergien bekannt? Ja, ich habe eine Jodallergie und eine Nickelallergie. Wie äußert es sie? Bitte? wie äußert es sich? Oder wie die Jodallergie? Bei der Jodallergie ist es ganz schlimm. Bei der Nickelallergie habe ich Ausschlag. Bei dem Nickel, aber der Jodallergie, dann habe ich überall am Körper wird's rot und ich kriege keine Luft mehr. Okay. Haben Sie Jodallergie im Krankenhaus erlebt? Jodallergie. Ja, bei einer Untersuchung. Bei einer Untersuchung, okay. Mhm. Da habe ich nämlich Kontrastmittel gekriegt. Mhm. Da ist eine Computertomographie gemacht worden mit Kontrastmittel und dann habe ich reagiert am ganzen Körper. Dann wurde es im Krankenhaus behandelt. Genau. Okay. Was für eine Untersuchung war das? Damals? Was für eine Untersuchung war das? Ach so, die Untersuchung. Ja, also es ist so, dass die eine Computertomographie gemacht haben damals von Lunge und Bauch. Mhm. Weil ich damals, das ist aber ein paar Jahre her, da habe ich viel Gewicht abgenommen. Und dann wollten die wissen, warum. Und dann haben die ein CT gemacht von Lunge und Bauch. Wurde irgendwas festgestellt? Die waren sich nicht ganz sicher. Die haben gesagt, das muss noch mal kontrolliert werden. Mhm. Aber ich bin dann nicht mehr gegangen zum Kontrollieren. Und ich weiß auch nicht mehr genau, was das war. Die haben gesagt, da ist etwas, was kontrolliert werden muss. In einem halben Jahr nochmal. Aber wissen Sie, das war bestimmt nichts. Ich bin nicht mehr gegangen. Okay. Vor wie vielen Jahren war es? 5, 6, 7, so ungefähr. Okay. Aber Ihr Gewichtsabnahme ist... Ich habe danach nicht mehr abgenommen. Jetzt ist es so, ja. Ausgeblieben. Jetzt geht es mir eigentlich so ganz gut. Mhm. Ich esse jetzt nicht mehr, nicht so viel, aber ich denke, das reicht. Okay. Probieren Sie mal, ich brauche ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten. Rauchen Sie? Ja. Mhm. Wie viel Zigaretten am Tag rauchen Sie? Eine Packung seit 30 Jahren. Eine Packung seit 30 Jahren, okay. Mhm. Trinken Sie Alkohol? Mhm. Mhm. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit, okay. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit zu bestimmten Anlässen oder einmal in bei Gelegenheit nein, nur bei bestimmten Anlässen, Hochzeitsfeier, Geburtstagsfeier. Okay. Also man kann sagen gelegentlich oder bei Gelegenheit, geht beides. Mhm. Ja? Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Nein. Mhm. Noch nie. Mhm. Noch ein Minuten, bis das Anamnesegespräch abläuft. Hallo? Ja? Sie müssen sich beeilen, nur noch eine Minute, dann läuft es ab. Ha, okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Mhm. Haben Sie Kinder? Ich habe 3 Kinder, ja. Sind Sie gesund? Ja, meine Kinder sind Gott sei Dank gesund. Mhm. Was machen Sie vom Büro? Ich bin Architektin. Architektin. Ja. Mhm. Ich arbeite aber von zu Hause, wegen diesem Lockdown. Okay, gut. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Mir fällt nichts Besonderes ein. Mhm. Vater, leben Ihre Eltern noch? Nein, sie sind beide gestorben. woran sind Sie gestorben? Natürlicher Tod. Aha. Die sind alt geworden. Okay. Das haben wir Gespräch beendet. Okay. Und jetzt? Ach so, Gespräch ist beendet, wirklich? 20 Minuten ist abgelaufen. Okay. Ja. 20 Minuten sind abgelaufen. Minuten. Eine Minute ist abgelaufen. Eine Minute ist abgelaufen. 20 Minuten sind abgelaufen. Sollen wir anfangen mit der Ersatzgespräch? Okay, war das jetzt alles an Fragen fertig? Ja. Okay, ja, dann machen wir das. Haben die andere Fragen? Stört Sie das, wenn ich meinen Tee trinke? Stört Sie das? Bitte. Ja, okay. Haben Sie andere Fragen, meine andere Kollegen? Haben Sie oft Herzklopfen, Stolpern oder Rasen nach körperlicher Belastung oder auch in Ruhe? Jetzt ja, seit 14 Tagen, vorher nicht. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Ich dachte, das geht von selbst weg. Ich bin zu Hause geblieben, ich war noch nicht beim Arzt. Haben Sie dabei eine EKG? Ich war nicht beim Arzt. Was fällt Ihnen schwerer, ein- oder auszuatmen? Oh, das weiß ich nicht. Einatmen. Einatmen fällt mir schwerer. Okay, vielen Dank. Mhm. Haben Sie ja, ich habe eine Frage. In den letzten Wochen sind Sie gereist? Verreist. Ja, nein, bin ich nicht. Und derzeit arbeiten Sie daheim? Und wie viele Stunden sitzen Sie beim Tisch? Ich sitze viel am Schreibtisch. So 8 Stunden. Ich sitze schon viel. Ich muss keine Hausarbeit machen. Ich habe eine Haushälterin. Ich sitze eigentlich immer an meinem Schreibtisch und mache meine Sachen. Ja, treiben Sie Sport oder laufen Sie so weiter? Ja? Nein, ich bin vorher viel Fahrrad gefahren, ja, aber das geht jetzt nicht mehr. Seitdem ich die Luftnot habe, kann ich das nicht mehr machen. Sind Sie gegen Corona vollständig geimpft? Ich bin gegen Covid dreimal geimpft sogar. Dreimal. Hatten Sie vor 14 Tagen eine Infektion, Lungeninfektion oder? So, so ein bronchopulmonalen Infekt meinen Sie, ne? So eine, okay, verstehe. Grippaler Infekt oder so vor 14 Tagen? Nein, habe ich nicht gehabt. Okay. Hatten Sie einen Unfall? Jemand hat gefragt, ob Sie einen Unfall hatten. Ach, hier im Chat, da gucke ich gar nicht drauf, genau. Ich trinke ausreichend, ja. Nein, ich hatte keinen Unfall, kein Trauma. Wegen dem Bein oder was? Wahrscheinlich, ne? Wegen dem Bein fragen die. Ja. Nein. Nicht, dass ich mich gestoßen habe, gestürzt bin oder so. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Nein. Und eigentlich trinke ich gut. Ich trinke mindestens 1,5 Liter, aber ich gucke, dass ich immer 2 Liter trinke am Tag. Okay, soll ich anfangen? Wenn Fragen, Wenn Fragen beendet sind, gerne. Ihre Zeit beträgt 20 Minuten, bitte. Okay. 20 Minuten. Ja. Okay. Frau Oberärztin, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Darf ich die Patientin Ihnen vorstellen? Gerne. Danke. Andrea benzemer ist ein 60-jähriger Patient, die sich bei uns wegen vor 14 Tagen aufgetretenen vor 14 Tagen bestehenden andauernden Dyspne vorgestellt hat. Stopp, das war grammatikalisch falsch. Aber am Anfang alles super perfekt. Andrea Benzema ist eine 61-jährige Patientin, die bei uns, alles gut, bis dahin alles perfekt, die sich bei uns wegen... Nein, das war auch alles richtig. Wegen war auch alles richtig. Mhm. So, so muss es weitergehen. Wegen plötzlich aufgetretenen Atembeschwerden oder wegen plötzlich aufgetretener Dyspnö, die Dyspnö-Tschünke, oder wegen plötzlich aufgetretener Luftnot, die seit 14 Tagen anhält, bei uns vorstellt oder bei uns vorgestellt hat. Das geht so. Mhm. Entschuldigung. Danke. Wegen der, ja, wegen seit 14 Tagen bestehender. Wegen plötzlich aufgetretener Luftnot. Die seit 14 Tagen anhält. Luftnot, die seit 4 Tagen anhält, vorgestellt hat. Okay. Die Patientin hat berichtet, dass sie wegen der Dyspnö nicht richtig schlafen kann und sie seit 3 Tagen außerdem husten mit gelblich Sputum hat. Nein, stopp. Entschuldigung. Nochmal. Die Patientin hat außerdem berichtet, dass sie wegen ihrer Beschwerden Insomnie hat und sie seit 3 Tagen trockene Husten mit gelblich Sputum hat. Eine trockene Husten mit gelblichem Sputum geht nicht. Was ist trockener Husten? Trockener Husten heißt kein Sputum. Wenn einer Sputum, ich habe gesagt, das reizt so. Ne? Ich habe nicht gesagt trockener Husten. Produktiver Husten. Ne? Jetzt ist es produktiv, weil sie auch ein bisschen Sputum hat. Okay. Sagen Sie einfach, dass sie Husten hat mit Schleimauswurf, der gelblich ist oder so. Mit gelblichem Schleimauswurf. Oder mit gelblichem Schleim. Oder mit gelbem Schleim. Kann man alles sagen. Ja. Seit 3 Tagen hat sie Husten mit gelbem Schleim. Wir sagen immer Schleimauswurf, aber es ist unterschiedlich. Sie kann nicht flach liegen und nicht flach liegen und sie muss mit dem Kissen in der Nacht schlafen. Sie hat nächtliche Dyspnö. Nächtliche Dyspnö und die Patientin berichtet, dass außerdem die Patientin angegeben, dass ihr rechten Bein dicke geworden und außerdem berichtet die Patientin, dass das rechte Bein dicker geworden ist. Sehr gut. Payer-Zeichen ist positiv. Ich meine, sie hat Schmerzen. Haben Sie das überprüft? Haben Sie das überprüft, diesen Payer-Zeichen? Ich habe noch nicht die Patientin körperlich untersucht, deswegen habe ich nicht geprüft. Aber die Patientin hat gesagt, dass beim Drücken hat sie Schmerzen. Darauf darf man sich aber nicht verlassen. Payer-Zeichen positiv dürfen Sie erst sagen, wenn Sie es selber überprüft haben. Okay. Mhm. Das ist auch nicht Payer-Zeichen, das ist Homer-Zeichen. Genau, aber Zeichen erst sagen, dass es positiv ist, wenn Sie es selber überprüft haben. Okay. Ne? Sie können sagen, Patientin gibt an, dass sie beim Drücken an der Wade Schmerzen hat. Was noch? Ja. Ja, die Patientin hat klagte außerdem körperliche belastungsbedingte Luftnot. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Als Vorerkrankungen hat die Patientin arterielle Hypertonie seit 10 Jahren. Sie nimmt dagegen Candesartan 16 einmal, Bisoprolol 2,5 zweimal und Amlodipin 5 Milligramm einmal am Tag. Einmal am Tag. Die Patientin hat Iodallergie. Die Allergie äußert sich durch Anaphylaxie. Außerdem hat sie Nickelallergie. Die Allergie äußert sich durch Exanthem. Frau Benzema ist eine Raucherin. Sie raucht eine Packung seit 30 Jahren. Sie trinkt keinen Alkohol. Sie trinkt Alkohol nur zu bestimmten Anlässen und hat keinen Kontakt mit den Drogen. Die Patientin ist verheiratet, hat 3 gesunde Kinder. Sie ist Architektur vom Beruf. Es gibt keine Auffälligkeiten bei ihrer Familienanamnese. Und es die Patientin hat außerdem erwähnt, dass es eine Untersuchung vor 6 Jahren bei ihr durchgeführt wurde. Es war eine Bauch Computertomographie, Lunge, Thorax und Abdomen Computertomographie. Die Patientin hat berichtet, dass sie damals viel abgenommen hat, deswegen wurde diese bildgebende Verformungen durchgeführt und ihr wurde empfohlen, jährliche Kontrolle, aber sie ist nicht ihr wurde so. Nicht jährlich. Ihr wurde empfohlen, nach einem halben Jahr eine Kontrolle durchzuführen. Nach einem halben Jahr? Ja. In einer. Okay. aber sie ist nicht wieder zum Arzt gegangen. Ja. Anhand vor 14 Tage aufgetretenen und dauerhaft bestehenden Dyspne, Husten und Leistungsminderung und und geschwollene Bein vermute ich bei der Patientin ein TVT bedingte Pulmonarembolie. TVT abhängig Pulmonarembolie. Ja, als Differentialdiagnose. Was kann man denn noch fragen klinisch? Es gibt so eine klinische Hilfsleitfaden bei Thrombose. Wie heißt das? Well-Score. Genau. Und wie ist der Well-Score? Was fragt man da? Ja, man fragt bei der Well-Score, ob ist die bei der Lungenembolie und bei der Thrombose gleich, der Well-Score? nicht gleich. Es gibt verschiedene Bestandteile für Lungenembolie und auch für CVC. Kennen Sie die? Nicht alle, aber ja. Bei der ja. Wellskor für die Lungenembolie, dann ne, fragen Sie, dann die, nennen Sie mir mal die Punkte für die Lungenembolie, den Wellskor. Das sollten Sie wissen. Ja, ich kann manche sagen. Ich will fragen, ob die Patientin Krebs hat oder ja, Karzinom hat. Und eine bösartige Erkrankung hatte, ne? Ja, genau. Erkrankung hat. Ob sie früher auch bei ihr TVT oder Pulmonarembolie festgestellt hat. Ja, richtig, sehr gut. Jetzt haben Sie schon drei Punkte. Ob sie schon mal eine Lungenembolie gehabt hat, ob sie schon mal eine bösartige Erkrankung gehabt hat, ne? Mhm. Und ob sie eine tiefe Beinvenenthrombose gehabt hat, was noch? Zigarettenkonsum? Nee, was ganz Einfaches. Nein, nicht Zigarettenkonsum. Das ist nicht richtig. Was führt zu einer Thrombose und was führt zu einer Lungenembolie? Was führt bei Patienten zu einer Lungenembolie? So müssen Sie denken. Arteriosklerose, Hyperlipidämie? Nein, nein. Das führt alles nicht zur Lungenembolie und auch nicht zur Thrombose. Klinische Zeichen sind das ja, ne? Und zwar, ob die Patientin zum Beispiel operiert worden ist vor kurzem. Ah, ja. Ja, mhm. Ja. Und über 3 Tage lang immobil war. Deswegen ja. Hat der eine Kollege eben, der hatte nämlich den Verdacht, da hat einer mich gefragt eben, ob ich eine Reise hinter mir hätte. Das ist das, ja. Was wegen er gefragt hat, ne? Mhm. Also, ja. Ne, Immobilisation fragen, ob die immobilisiert waren. Sei es durch OP oder sei es durch etwas anderes oder sei es durch Reisen. Thrombose, klinische Zeichen für eine Thrombose, haben Sie gefragt, ne, bei der Lungenembolie. Ob schon mal eine durchgemachte Lungenembolie, maligne Erkrankung, haben Sie schon gefragt. Das sind die 4 Punkte. Und was haben die Patienten, können die noch haben bei einer Lungenembolie? Die sind Tachykard, ne, Herzfrequenz. Mhm. Wenn die Herzfrequenz über 100 ist. Und dafür gibt es dann Punkte. Da will ich gar nicht so drauf eingehen, aber das zum Beispiel. Und bei der, wie ist es bei der, wie ist es bei der Thrombose? Ich habe nicht verstanden, was Sie gefragt haben. Wie ist der Weltscore bei der Thrombose? Was fragt man da? Bei der Thrombose, bei TVT. Wissen Sie nicht? Es fällt mir momentan nicht ein, ja, ich weiß nicht, aber momentan. Wieder genau dasselbe, ne? Krebserkrankung. Ja, genau. Immobilisation vor stattgehabte Operation. Das ist ja typisch bei Thrombosen, ne? Immobilisation, Krebserkrankung, stattgehabte Operation. Dann die Schmerzen, Verhärtung entlang der Venen, das kann man sich angucken, ne? Das sieht man ja auch manchmal. Schwellung des Beines natürlich, ne? Bei der Thrombose, das ist eigentlich ganz einfach, immer so ganz logische Sachen. Und ob man halt eindrückbare Ödeme hat, früher dokumentierte TVT, ob die schon mal eine TVT hatten und so weiter und so fort. Und die klinische Wahrscheinlichkeit, dass eine Thrombose vorliegen könnte. Okay, alles klar, sehr gut. Das ist gut. Okay, das haben Sie, das kann man fragen, ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit Verdachtsdiagnose größer. Was kann man dann noch machen, um die Verdachtsdiagnose zu bestärken? Ja, bei der körperlichen Untersuchung oder Laboruntersuchung. Körperliche Untersuchung, was sieht man was kann man bei der Lungenembolie feststellen bei der körperlichen Untersuchung? Ja, bei der körperlichen Untersuchung, bei TVT, die Zeichen beim Drücken, PR-Zeichen, Hohmannszeichen, die spielen große Rolle, ob die Patientin an der Waden oder am Fußsohlen Schmerzen hat oder beim Flexion, Dorsiflexion Schmerzen hat. Wenn der Patient zusätzlich eine Rötung und einen Infekt am Bein hat, rechtzeitig nur, links nicht, schließt das eine Thrombose aus, wenn das aussieht wie ein Infekt? Nein. Nein, kann trotzdem eine Thrombose sein. Kann beides sein, ne? Ja, kann beides. Okay. Und was machen Sie noch? Sie horchen auf die Lunge? Ja, ich auskultiere die Lunge. Was hören Sie? Fermenterte Geräusch, Lungengeräusche. Was kann man noch hören? Was passiert, wenn die Lunge nicht an den Infarktareal nicht gut durchblutet wird? Was passiert? Ja, Stau. Was nicht durchblutet wird, was nicht belüftet wird, was nicht durchblutet wird, wird auch nicht belüftet. Die Lungenanteile, die nicht durchblutet werden, ne? Weil ja. durch diese, die werden auch nicht belüftet. Was passiert, wenn die Lungenareale nicht belüftet werden? Atelektasiert. Was passiert da? Was passiert an diesen Bereichen? Ja, dann Schüttung, Lunge. Infarkt, Lungeninfarkt. Haben wir ja schon gesagt. Was passiert denn da im Infarktareal dann, wenn es nicht belüftet wird? Die Bakterien können sich da besser ansiedeln. Dann Pneumonie. Entzündung, genau. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Eine Infarktpneumonie. Ja. Ganz typisch. Und wenn die Patientin sagt, das habe ich extra so gesagt eben, wenn die Patientin sagt, ich habe vor 14 Tagen Luftnot gehabt, ich habe erst keinen Husten gehabt, jetzt seit 3 Tagen habe ich neue Husten und auch neue Auswurf. Heißt, dass sich im Infarktareal jetzt eine Infiltrat gebildet hat. Das dauert ja ein bisschen. Das heißt, Sie könnten auch ohrennahe Rasselgeräusche hören, ne? Infiltratgeräusche hören, genau. Okay, das kann man hören. Abgeschwächtes Atemgeräusch kann man hören. Und was hört man noch übers Herz, wenn man Herz abhorcht? Was hört man da? Herzrhythmusstörung bei der Herz. Warum? Herzrhythmusstörung hört man nicht. Was passiert bei der Lungenembolie? Was haben wir gesagt im Weltscore? Was fragen wir die Patientin im Weltscore? Wir gucken, ob die tachykard sind. Also erstens schlägt das Herz schnell. Ja. Zweitens, was hört man? Was hören wir, wenn wir das Herz abhorchen? Was hören wir? Was hören Sie, wenn Sie das Herz abhorchen? Stau. Nein, am Herzen hört man keinen Stau. Was hört man? Was hören Sie anatomisch, physiologisch am Herzen, wenn Sie abhören? Was hören Sie? Hören Sie pssst oder hören Sie dick, dick, dick, was hören Sie? Herzgeräusche? Nein, keine Geräusche. Geräusche sind pathologisch. Was ist physiologisch? Ich habe gesagt, was hören Sie physiologisch? Physiologisch ist normal. Töne, Herztöne. Sie hören die Herztöne. Wie viele Herztöne hören Sie? 2. Ja, erster und zweiter. Okay, so. Was ist der erste Herzton? Systolische. Die Kontraktion hören Sie, ne? Das erste. Was ist der zweite Herzton? Ja, Relaxation, diastolische Herzton. Was ist der zweite Herzton? Diastolische Relaxation. Der Schluss der Aortenklappe. Okay. Ja, natürlich. Ist so. Okay. Und was hören Sie bei der Lungenembolie? Das müssen Sie mal machen. Das hört man wirklich. Das ist echt sehr beeindruckend. Wenn die Patientin eine schwere Lungenembolie haben. Was ist eine schwere Lungenembolie? Ja, wenn eine große Arterie verschlossen. Was ist die große Arterie? Was ist die Großarterie? Wie heißt die Großarterie? Pulmonalarterie. Genau, richtig. Ne? Wenn die ist. Genau. Und wenn die wenn das so eine große Embolie ist, manchmal sogar beidseitig, ne, bei der Hauptschirm, wenn der Pulmonalarterie zu. So, was hören Sie dann am Herzen? Der ist dann tachykard natürlich, ne? Die Sättigung ist schlecht, die Sauerstoffsättigung ist schlecht. Und was hören Sie am Herzen? Entschuldigung, das ist nur, damit wir reden, ja? Ja, ja, danke. Ja, was hört man? Man hört, haben Sie schon, das haben ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, einen Galopprhythmus. Ja. Dick-dick. Warum hört man ein dick-dick, dick-dick, dick-dick? Warum? Warum hören Sie bei der Lungenarterienembolie einen Galopprhythmus? Das ist keine Kenntnisprüfung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nur damit wir reden. Man hört den sozusagen den gespaltenen zweiten Herzton. Der zweite Herzton, der ist gespalten. Warum? Normalerweise schließt sich Aorta. Aortenklappe und die Pulmonalarterienklappe gleichzeitig. Wenn das belastet ist, dann schließt sich jetzt die Aortenklappe verzögert. Und deswegen hören Sie es nicht mehr zeitgleich, sondern verzögert. Dicke, dick, dicke, dick, dicke, dick. Ne? Normalerweise dick, dick, dick, dick. Nein, dicke, dick, dick. Es ist aber egal. Aber man hört es wirklich, ehrlich. Kann ja sein, dass er es fragt. Man hört das. Müssen Sie mal, wenn Sie so eine schwere Lungenembolie haben, müssen Sie mal hören. Man hört den Galopprhythmus. Entschuldigung. Okay, aber man hört es wirklich. Okay. Ja, verstanden, danke. Okay. Okay, die Sättigung, haben wir gesagt, ist schlecht. Ne? Die Sauerstoffsättigung ist schlecht. Das sind einfache Sachen. Und wir schreiben natürlich ein EKG. Ne? Und was machen Sie natürlich sofort, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Patient eine Lungenembolie hat? Was machen Sie dann? Ja, Dezimal- und Blutgasanalyse. Nein, was machen Sie, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Patient eine Thrombose und eine Lungenembolie hat? Ja, ich lege Venenzugang. Nein, das meine ich nicht. Der Patient gehört in ein Bett, der darf erstmal nicht mehr aufstehen. Der gehört in ein Bett, der muss erstmal immobilisiert werden, das ist wirklich so. Und der gehört an den Monitorüberwachung. Ja. Mhm. Ja. Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Patient eine Beinvenenthrombose und eine Lungenembolie hat, das ist schon ein Notfall, ja, dann gehört der Patient sofort in ein Bett und dann gehört der Patient sofort überwacht auch erstmal. Ja? Ja. Ne? Sättigung, EKG. Ja, Sättigung, EKG. Yeah. Und was sehen Sie im EKG bei einer Lungenembolie? Was sehen Sie im EKG in der Lungenembolie? Rechtsherzbelastung. Ja, das haben wir schon mal gemacht, ne? Rechtsherzbelastung. Ja, was sieht man denn? Was heißt Rechtsherzbelastung im EKG? Das weiß ich nicht. Doch. Was normalerweise hat der Patient, hat ein normaler Mensch einen Rechtsschenkelblock im EKG? Nein. Nein, aber die haben dann einen kompletten Rechtsschenkelblock im EKG. Und die haben eine Sinustachykardie. Mhm. Die sind sinustachykard und haben ein Blockbild. Und das ist ganz typisch für eine Lungenembolie. Das sind aber alles indirekte Zeichen. Das sind keine direkte Zeichen. Indirekte Zeichen, aber die sind wegweisend. Ne? Mhm. Das ist ein Zeichen einfach. Okay, wir haben jetzt eine schlechte Sättigung. Wir haben natürlich den Patienten sofort an den Monitor gemacht, EKG sofort geschrieben. Ah, Tachykard, Blockbild, Rechtsschenkelblock, Luftnot, Thrombose. Ah, das geht in Richtung Lungenembolie. Ne? Da haben wir Zugang gelegt, natürlich das sofort. Ne? Und haben ihm was gespritzt, weil wir Verdacht haben auf Lungenembolie und Thrombose. Was spritzen wir dem dann? Heparin. Wie viele Einheiten? 5000. Sehr gut, wir haben sehr gut. Das müssen Sie alles sagen. Dann haben wir ihm 5000 Einheiten Heparin gespritzt. Haben gefragt, ob er das verträgt, Allergien hat. Nee, er hat keine Allergien auf Heparin. Ja, hat keine Heparinallergie, ist auch wichtig. Ne? Bluten Sie irgendwo? Haben Sie irgendwie schwarzen Stuhlgang? Blut im Stuhl? Habe ich nicht. Irgendwie schwarz erbrochen? Kann ja sein, dass er einen Magen hat. So, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Nein, habe ich nicht. Okay, super, Heparin. Ne? Hat er alles gekriegt. Und dann machen wir natürlich eine Blutgasanalyse. Ne? Das sollte man machen bei Patienten, um zu gucken, wie schwer das ausgeprägt ist. Und der kriegt natürlich auch Sauerstoff, ne, über die Nasenbrille. Kriegt der. Er hat ja Luftnot. Ne? Jetzt ist der Patient perfekt versorgt. Alles super gemacht. Patient ist am Monitor. Wir haben ein EKG geschrieben. Wir haben Blut abgenommen. Und wir veranlassen jetzt noch das Echokardiogramm. Warum? Warum? Um Herzfunktionen zu beurteilen, ob die Patientin Herzinsuffizienz, Herzbelastung hat. Was für eine, was hat? Herzbelastung und Herzinsuffizienz, um die Bewegung. Welches Herz wollen wir bei der Lungenembolie sehen? Rechtes Herz? Ja, genau. Mhm. Was wollen wir gucken? Ob der Patient eine Rechtsherzbelastung hat? Ja, genau, man sieht das. Man sieht das im Echo, ob der eine Rechtsherzbelastung hat oder nicht. Kann man messen. Ja. Ja. Sehr gut. Wir machen bei allen Patienten in der Kardiologie, bei denen wir kein CT machen können. Das wäre das Nächste. Warum machen wir denn ein CT? CT-Angiografie, um zu bestimmen, welche... Sichern, die Diagnose zu sichern, ne? Ja. Ob der Patient eine Lungenembolie hat oder nicht. Hat. Aber es gibt viele Patienten, bei denen wir kein CT machen können. Bei wem können wir kein CT machen? Bei wem können wir kein CT machen? Sie nicht hinlegen können. Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Welche Patienten darf man kein CT machen? Jodallergie. Auch? Was noch? Jodallergie kann man auch machen, CT. Dann kriegen die eine Prophylaxe, Kontrastmittelprophylaxe, antiallergische Therapie, Kontrastmittelschema und dann können die auch haben. Nein, welche Patienten? Das ist, weil sie nicht in der Klinik arbeiten, wissen sie das nicht. Welche Patienten? Wann dürfen wir kein Kontrastmittel geben? Was schadet Kontrastmittel noch? Niereninsuffizienz? Ja, natürlich. Viele alte Patienten haben eine schlechte Niere. Mhm. Und diese Patienten, wenn die eine schlechte Niere haben, machen wir immer erstmal einen Herzultraschall. Gucken, Rechtsherzbelastung oder nicht. Wenn das unauffällig ist, D-Dimere unauffällig ist, dann machen wir auch kein CT. Mhm. So, und jetzt haben sie Blut abgenommen. Und was gucken sie im Blut nach? Ja, unbedingt D-Dimer und Blutgasanalyse D-Dimer. Und Herzinfarkt auszuschließen, Herzenzyme. Sehr gut. Herzinsuffizienz auszusehen, ProBNP. Ja, auch. Und nochmal, auch die Nierenwerte, ne? Die Elektrolyte, Nierenwerte. Warum? Weil wir das CT machen wollen. Wir brauchen die Schilddrüsenwerte, TSH. CT machen können. Ha? Wegen dem Kontrastmittel, ne? Dass wir, ob wir das geben dürfen oder nicht. Weil sonst müssen wir Blockade machen, Iranat geben. Ne? Schilddrüse, wenn der eine Hyperthyreose hat. Nierenwerte sind wichtig. D-Dimere, ja. Und was ist noch, was sind die Prädiktoren für den Verlauf einer Lungenembolie? Ob sie schwer oder milde ist. Welches Laborparameter sagt darüber aus, wie schwer die Lungenembolie ist? Was gucken wir nach? BNP? Nein. BNP, genau. Ja. Weil dann wissen wir, wie schwer die Rechtsherzinsuffizienz ist. Ja, was noch? Je höher das BNP, desto höher ist die Sterblichkeit bei der Lungenembolie. Was noch? Was korreliert auch noch mit der Sterblichkeit? BNP und was noch? Respiration. BNP und was noch? Troponin. Troponin. Diese beiden Sachen sind ganz wichtig bei der Lungenembolie. Okay. Ja. Und was machen wir jetzt mit der Bein, mit dem Bein? Phlebographie. Das macht man nicht mehr. Doppelsonographie. Das machen wir. Phlebographie macht man nicht mehr. Was macht man? Dopplersonographie, Duplex. Okay. Und wenn ich jetzt eine Unterschenkelvenenthrombose habe, was muss ich da machen? PTA, Transvenenangiographie, PTA. Bei der Venenthrombose. Nein, Entschuldigung. Bei der Thrombose. Heparin. Richtig. Bei der Unterschenkelvenenthrombose reicht das Strümpfe. Und wie lange macht man, wie lange antikoaguliert man bei der Unterschenkelvenenthrombose? 6 Monate. 3 Monate bei der Unterschenkelvenenthrombose, noch weniger sogar. Und bei der Oberschenkelthrombose, ab wann fängt die Oberschenkelthrombose an? Wo? In welcher Vene? Femoralis. Oberschenkel. Bis wohin ist Oberschenkel? Iliak. Das sowieso, das ist ja schon ein Becken. Iliaca ist Beckenvenenthrombose. Jetzt gehen wir langsam runter. Iliaca, femoralis communis, femoralis superficialis, femoralis profunda, ist alles noch Oberschenkel. Und dann, was kommt danach? Welche Etage? Unterschenkel. Nein, dann kommt nicht Unterschenkel, da kommt noch eine wichtige Vene. Iliaca, femoralis Gruppe, femoralis profunda, was kommt danach? Poplitea. Poplitea. Poplitea zählt auch noch Oberschenkel. Okay? Alles klar. Alles ab darunter ist Unterschenkel. Aber die Unterschenkelventiven sind sowieso schwer zu, im Ultraschall zu darzustellen. Okay, jetzt haben wir auch die Thrombose dargestellt. Was machen wir denn jetzt mit dem Patienten? Jetzt können wir ja Blutverdünnung geben, ne? Schicken wir den dann nach Hause? Können wir dem Norx geben? Ja, können wir auch Norx geben. Schicken wir den dann einfach nach Hause? Fertig? Oh. In diesem Fall können wir die Patientin nicht zu Hause schicken. Die Patientin muss monitorisiert werden und unter Beobachtung im Krankenhaus. Wie lange? Ist, ja, bis die Werte, mindestens Blutgasanalysewerte normal. Okay, bis die respiratorische Situation sich stabilisiert hat. Okay, reicht das aus? Was noch? Ja, auch Pneumonietherapie. Pneumonietherapie, ja. Okay, was noch? Was ist wichtig? Was muss wieder gut sein, damit der Patient, wir sagen können, dass der Patient außer Gefahr ist mit der Lungenembolie? Ja, herzliche Belastung. Die Belastung vom rechten Herzen muss sich zurückbilden, richtig. Und wie sehen wir das? Mit Echo. Richtig, sehr gut. Wir machen einfach eine Echo-Kontrolle vor Entlassung, ne? Ja. Und dann kontrollieren wir regelmäßig. Und wenn die Rechtsherzbelastung wird wirklich besser, ne? Man sieht das. Der pulmonale Druck sinkt und BNP, Labor nimmt ab, BNP wird besser, Troponin ist rückläufig und dann kann man sagen, wenn die Antikoagulation da ist, dass der Patient aus dem Schneider ist. Sehr gut! Super! Ah, Entschuldigung. Sie haben sehr gut gefragt, danke. Das bringt mir viele gute Informationen und kann ich alles wieder in Ordnung bringen. Das ist eigentlich, eigentlich war das wieder sehr gut. Aber ein Tipp habe ich. Bei der Patientenwiedergabe, aber Anamnese ist gut, ne? Aber wenn Sie den Patienten beim Oberarzt vorstellen, dann müssen Sie die Gedanken sortieren erstmal, ne? Sie haben, ja, Sie haben mir gesagt, der hat ja eine Dyspnoe. Dann haben Sie gesagt, irgendwas mit dem Bein, was an. Und dann haben Sie gesagt, hat aber auch Belastungsdyspnoe. Das geht nicht. Man muss alles zusammen, ne? Erstmal oben anfangen und sagen, im Kopf, okay, Patient hat Luft und das und das. Und dann das mit dem Bein erwähnen zum Beispiel. Und dann ganz zum Schluss die unwichtigen Sachen. Vegetative Anamnese und was weiß ich und so. Ne? So. Ein bisschen mehr sortieren. Aber sonst war wirklich alles gut. Ich habe bestimmt auch Fehler gemacht. Tut mir leid, takım zelaledim. Bence yanlış anlatmış olabilirim. Yani çok yorgunum zaten. O yüzden. Her şeyleri öğrendik. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Also burada bir şeyler yazıyor.